kein Zweifel, ich bin krank. Mag keine Frau und ich mag keinen Mann. Nur eine Flamme ist es, was ich leben kann. Ich bin krank! Ich bin krank! Ich bin krank, mach eine Frau und ich.